Willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Wir haben die Folge 195, wie wir gerade festgestellt haben. Ich bin nicht alleine. Matthias ist mit dabei. Hallo Matthias. Ahoi. Mein Name ist Konrad Förstner, das war gerade Matthias Fromm. Und wir sind noch mehr heute im Bunde. Zum einen Eva Seidelmeier. Hallo Eva. Hallo. Hi. Und Philipp Schrögel. Hallo. So, ja, warum sitzen wir heute hier zu vier zusammen, beziehungsweise virtuell? Wir sind natürlich nicht zusammen in einem Raum, sondern machen das wie immer online. Wir sitzen heute zusammen, weil Eva und Philipp zwei von den Fellows sind, die im Programm Fellow Freies Wissen im letzten Jahr, würde ich sagen, oder in den letzten Monaten entsprechend aktiv waren. Und wir dachten uns, wir unterhalten uns mit den beiden und wollen ein bisschen uns über ihre Erfahrungen in dem Programm unterhalten. Ich würde vorschlagen, wir machen erst einmal eine klitzekleine Vorstellungsrunde von euch beiden. Dann gehen wir nochmal in das Fellow-Programm rein und dann schauen wir uns eure Projekte ein bisschen näher an. Eva, willst du einmal kurz loslegen? Inwieweit soll ich mich denn vorstellen? Was wollt ihr denn wissen? Jetzt. Erzähl mal, was du so machst. Und das ist hier vielleicht auch ein kleiner Disclaimer. Eva ist eine Kollegin von mir und das kann sie jetzt gleich auch mal ein bisschen näher ausführen. Also erzähl mal bitte, was du so im Alltag machst und auch wie du vielleicht an das Fellow, dann in das Fellowship hier gelangt bist. Ja gut, okay. Ich bin Eva Seidelmeier. Ich habe eigentlich mal Philosophie und alte Geschichte studiert und da auch promoviert in der antiken Philosophie und in der Sozialphilosophie an der Uni Frankfurt und habe dann noch mal einen Master in der Informationswissenschaft an der TH Köln gemacht und bin darüber dann zu ZB Med gekommen und auch zu meinem Projekt, das heißt QAktiv. Und da geht's um die Entwicklung von Wissensfeldern, vor allem im Hinblick auf die Interdisziplinarität und die Konvergenz von Wissensfeldern. Also das heißt, wir gucken uns in einer Netzwerkanalyse an und in Ähnlichkeitsanalysen, wie sich die wissenschaftliche Paper, wissenschaftliche Artikel und Publikationen auf oder zueinander entwickeln. Und das können wir betrachten, indem wir uns die Keywords, die dazu verlinkt sind oder dazu annotiert sind, anschauen, wie die sich entwickeln. Genau. Und daraus ist dann auch ein bisschen das Fellowship-Projekt entstanden. Ich denke, dass wir da später ja noch länger drauf eingehen werden. Deswegen vielleicht jetzt nur so ganz kurz. Also die Idee für diese Analyse der Wissensfelder, gerade in bibliometrischer Hinsicht, ist zu sagen, dass man sich ja meistens vor allem die Paper anguckt in der Bibliometrie. Also das heißt, dass die Publikation steht im Mittelpunkt mit den Autoren, dem Erscheinungsjahr, vielleicht der Zeitschrift oder dem Verlag und so weiter, die Seitenzahlen. Also das sind alles die Metadaten, die man sich da anschaut und dann zueinander in Beziehung setzt. Und wir haben uns gedacht, nein, das ist eine Perspektive, aber eigentlich sind ja die WissenschaftlerInnen, die diese Publikationen schreiben, immer eingebettet in soziale Strukturen. Und wenn wir jetzt gerade betrachten wollen, wie Interdisziplinarität entsteht, also warum zitiert jemand anderen, also diese Zitationsnetzwerke, die eine große Rolle spielen in der Bibliometrie, oder warum kollaborieren einzelne WissenschaftlerInnen oder wissenschaftliche Gruppen, sind das immer auch Entscheidungen, die aufgrund von bestimmten sozialen Kontexten vielleicht auch passieren oder entstehen. Und das ist war dann der Grund, warum wir uns oder warum ich mich jetzt auch dafür interessiere, mehr soziale Kontextinformationen hineinzubringen in diese bibliometrischen Daten und damit so einen, ich sage immer, Shift von der Publikationszentrierung auf die Autorenzentrierung zu machen. Und tatsächlich habe ich da immer das Gefühl, dass ich da eigentlich so ein bisschen doch meine alten Fächer, also die Geisteswissenschaft, jetzt gerade die Philosophie nochmal mitbringe und da diese Perspektive mit reinbringe. Denn da haben wir ja so einen starken Diskurs, spätestens seit den 80ern über Sprache und ob Sprache so überhaupt so ein neutrales Medium sein kann, was Inhalte transportiert. Oder ob es da eben auch um ja bestimmte vielleicht Machtstrukturen oder bestimmte soziale Strukturen geht, die dann eben in Sprache, also in unserem Fall dann jetzt Artikel, auch transportiert werden und sich da zeigen und abbilden und reproduzieren vielleicht. Und das ist jetzt der Weg, über diese sozialen Kontextinformationen diesen Dingen auf die Spur zu kommen und dann eben zu verstehen, warum Leute oder warum Themen sich aufeinander zubewegen, warum Interdisziplinarität entsteht oder nicht. Und das Projekt, ich rede das so lange, ich hoffe, es ist okay, zielt eben darauf, diese Infos aus mit einem Online-Tool, das in Python geschrieben ist, aus Wikidata abzurufen. Ich denke, Wikidata wird ja den meisten Menschen, die hier zu eurer Hörerinnenschaft gehören, bekannt sein. Also genau eine semantische Datenbank für Informationen, wo unter anderem auch Wikipedia mit vernetzt ist und Knowledge Graphs entstehen können. Und da sind eben ganz viele Infos zu Autorinnen schon drin, die wir daraus abrufen können und dann eben einpflegen können und dann neue Netzwerkanalysen erstellen können. Genau. Ich hoffe, danke. Genau, und da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Das so zu deinem Hintergrund. Und Philipp, wie sieht's bei dir aus? Was machst du sonst so und wo ist sozusagen die Schnittstelle zu dem fellowfreien Wissens bei dir? Ja, ich vielleicht um zu erklären, was ich sonst so mache, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen chronologisch, das ist auch ein recht mäandrierender akademischer Werdegang. Ich war früher mal Physiker, habe aber dann in den USA nochmal einen Master in Public Policy studiert, aber mit dem Schwerpunkt Science and Technology Policy und habe mich dann aber erstmal habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, wo wir tatsächlich Partizipationsprojekte gestaltet haben, Bürgerdialoge, Stakeholderdialoge, Beteiligungsverfahren und aber da auch mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Technologie. Und das war meine praktische Arbeit, war mir eigentlich immer wichtig, aber dann hätte ich es auch gerne dann doch wieder ein bisschen noch akademisch fundierter betrieben und bin deswegen dann wieder zurück an die Universität. Ganz konkret bin ich jetzt gerade am Karlsruher Institut für Technologie und forsche hier im Bereich Wissenschaftskommunikation. Und beforsche, wie andere Menschen Wissenschaft kommunizieren, bei wem das wie ankommt. Ganz besonders interessieren mich partizipative und kreative Projekte. Ich schaue also in einem meiner Forschungsvorhaben, Science and Presentations, gucken wir uns an, welche verschiedenen Präsentationsformen gibt es, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen, wenn sie mit der Öffentlichkeit kommunizieren möchten oder es tun. Wie werden diese aufgenommen vom Publikum? Was bleibt bei den Leuten hängen? Was nehmen die wahr? Wie verfolgen die sowas? Arbeiten wir so ganz klassisch sozialwissenschaftlich mit Befragungen, Beobachtungen, Interviews, aber auch mit Eye-Tracking, also um zu sehen, wo dann die visuelle Aufmerksamkeit liegt, wenn jemand ein Video anschaut oder auch tatsächlich live bei einer Präsentation. Und das andere ist eher so ein bisschen eine sozialwissenschaftliche Perspektive. Die Frage, welche Bevölkerungsgruppen werden denn von Wissenschaftskommunikation erreicht oder nicht erreicht? Die Beobachtung ist ja schon, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sagen darf, dass gerade bei akademischen Veranstaltungen, selbst wenn sie für die Öffentlichkeit gestaltet sind, doch typischerweise eher männliche, ältere, hochgebildete Personen, also idealerweise oder typischerweise der Lehrer oder der Ingenieur im Ruhestand, sich dort dann nochmal bildungsbürgerlich vergnügen. Was denn mit dem ganzen Rest der Bevölkerung? Wo sind da Hürden? Wer wird überhaupt ausgeschlossen? Und was kann man tun, um auch solche Leute einzubinden? Daran knüpft dann auch mein Fellowship-Projekt an. Würde ich vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen. Ansonsten arbeite ich aber auch noch sehr viel praktisch in Wissenschaftskommunikation. Ich arbeite ein bisschen freiberuflich nebenbei mit verschiedenen Partnern aus Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochschulen, wie man eben auch praktisch kreative neue Formen der Wissenschaftskommunikation gestalten kann. Also zum Beispiel in Form von Spielen, Brettspielen oder als Science Street Art, in Form von Comic-Workshops, einfach andere Wege, sich mit wissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Wunderbar. Ihr beide seid sozusagen in der Kohorte dieses Fellow-Programm Freien Wissens vom Jahr 2019, 2020, was jetzt seit einigen Jahren schon von der Wikimedia Foundation, von Wikimedia Deutschland entsprechend, gemeinsam mit dem Stifterverband organisiert wurde. Das heißt, ihr seid einer, ich glaube, es sind 20 Wissenschaftler wurden dort entsprechend, wurde die Möglichkeit gegeben, sich dort zu vernetzen und zusammenzubringen. Und dieses Fellow-Programm, wir hatten ja schon für den vorherigen Kohorten mal ein paar Fellows rausgegriffen, ist ja sehr breit aufgestellt. Das heißt, man hat hier doch Leute aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Und ich glaube, das macht auch den Charme dieser ganzen Veranstaltung oder dieses ganzen Programms aus, dass man doch sehr über den Tellerrand hinausblicken kann. Und die ja, große Motivation dahinter ist ja, Open Science in den jeweiligen Gebieten ja zu verbreitern oder zumindest in der Nische, in der der oder diejenige entsprechend arbeitet, die hier durch ein Fellowship gefördert werden. Andere Komponente sind ja auch noch die Mentoren dabei. Vielleicht wollen wir jetzt langsam mal bei euch in die Projekte einsteigen und vielleicht auch sagen, wer der Mentor oder Mentorin war, um das entsprechend noch ein bisschen aufzulösen und vielleicht auch noch mal ja gucken, wie es jetzt danach weiterging. Denn sozusagen eure Kohorte ist jetzt ja abgeschlossen, die neue steht ja schon oder die neue Ausschreibung war jetzt ja schon. Wollen wir mal zurückblicken vielleicht? Wollen wir erstmal in die eigenen Projekte reinschauen? Eva, was war dein Projekt, wenn du das in aller Kürze mal umschreiben würdest? So der grobe Überblick und dann können wir da ein bisschen näher noch einsteigen. Also das hat so unterschiedliche Teile vielleicht. Also einerseits ging es um dieses Tool, was ich gerade schon ein bisschen angeschnitten hatte, also mit Python aus Wikidata in bibliometrische Datensätze diese sozialen Kontextinformationen einzufügen. Und dann war der eigentliche oder der zweite Teil noch ein Workshop, war das am Anfang und dann hat es sich immer mehr zu einer Konferenz entwickelt, also eine Konferenz dazu noch ja zu veranstalten. Da hatten wir dann auch noch verschiedene Partner mit im Boot. Das war eigentlich sehr schön geplant und dann mussten wir das eben wegen der Pandemie, also wegen der Corona-Entwicklung, Covid-19, dann recht kurzfristig absagen. Das war sehr schade. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob das irgendwie noch weitergeht oder nicht. Das ist noch nicht entschieden. Genau, und in dem Moment, wo das dann ja diese Bemühung eingestellt wurde, habe ich mich dann darauf konzentriert, noch ein bisschen anderen Schwerpunkt noch zu setzen und Wikidata noch anzureichern, damit dieses Tool noch besser arbeiten kann. Und da wollte ich dann noch bestimmte Informationen aus ORCID, was ja wahrscheinlich auch bekannt ist als ein Identifier für WissenschaftlerInnen, diese Informationen nach Wikidata hineintragen. Das sind so die drei Punkte aus dem Projekt. Sozusagen, wenn man dich jetzt fragen würde, warum machst du das in Wikidata, baust du nicht deine kleine eigene Datenbank auf, warum machst du das so? Was würdest du da antworten? Also die kleine Datenbank müsste ich ja auch erstmal befüllen mit den Infos. Also wir haben einfach, es ist einfach sehr groß, das fliegt. Wikidata, es hat auch eine tolle Sparkle-API, die man nutzen kann und abfragen kann. Das ist schon mal also super praktisch einfach auch. Dann ist der Vorteil, dass da sehr viele unterschiedliche Identifier drin sind. Das heißt, gerade für diesen Shift, den ich versucht hatte zu erklären, von den Papern zu den Menschen, zu den Autoren, braucht man ja erstmal einen Identifier, um zu sagen, also zum Beispiel ein DOI, ein Digital Object Identifier, um zu sagen, das oder ein ISBN, um zu sagen, das ist der Artikel. Und danach muss das noch verknüpft sein mit dem Autoren, also der dann auch wieder Informationen hat. Also das heißt, ich brauche eine Datenbank, die sowohl ein Item hat für das Paper, als auch ein Item mit Informationen für den Autoren, die Autorin hat. Und die müssen noch verknüpft sein. Und da haben wir tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten, wo das geht. Und dann, ist es, fand ich jetzt auch noch mal ganz interessant tatsächlich, dass in Wikidata Community kuratiert ist, beziehungsweise von den Menschen auch selber kuratiert werden kann. Das heißt, ihr eigener Datensatz, wenn da Quatsch drin steht, können die Autoren da auch selber Hand anlegen und das dann eben ändern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Qualität der Daten da tatsächlich recht hoch ist oder recht gut ist. Wie hat die denn sozusagen die, vielleicht sogar die Nähe, also zu einem zu Wikimedia Deutschland hier geholfen, oder vielleicht war das auch gar nicht so ausschlaggebend, aber wie hat dir das Fellowship geholfen, dieses Projekt voranzubringen, vielleicht auch mit deinem Mentor? Wie bist du dadurch weitergekommen in deinem Vorhaben? Ja, also ich fand das super, vor allem die Treffen, also die es gab ja leider wegen Corona, dann ist ein Workshop ausgefallen oder wurde dann online durchgeführt. Aber ich hatte schon das Gefühl, also dass ich gerade von den Treffen mit den anderen Fellows und auch Mentoren sehr profitiert habe. Wikimedia ist einfach ein total spannende Organisation, wo man ist einfach cool ist, wenn man da mit denen arbeiten kann. Also geht mir zumindest so. Und ich bin eben auch froh, dass ich immer noch weiter mit denen, auch jetzt, obwohl das Fellowship vorbei ist, eben noch weiter mit denen an diesem Projekt dann noch weiterarbeiten kann und dadurch sich der Kontakt hoffentlich dann auch ja etabliert oder so weiter spinnt. Das ist richtig cool. Und dann natürlich Jakob Voss, das ist mein Mentor gewesen. Der ist von der Verbundzentrale des GBV, also des Bibliotheksverbundes für Niedersachsen. Ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter als Niedersachsen, also Norddeutschland, verschiedene Bereiche. Und der ist einfach... Der kennt sich einfach total aus mit Wikidata, mit diesen ganzen Wiki-Projekten, ist da auch seit, ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel, aber gefühlt irgendwie so ein Urgestein. So wirkt das und kennt sich da einfach super aus, ist da super vernetzt und ist da halt so ein Crack. Und das ist schon eine große Hilfe, wenn der einen dann einfach kurz mal eine Frage beantwortet. Und das ist klasse. Philipp, wie ist es bei dir? Erstmal Hintergrund oder Näheres zum Projekt. Was hast du eigentlich genau angestellt und wie hat dir ja das Fellowship dabei geholfen, das noch umzusetzen oder zu verbessern? Ja, also mein Projekt, würde ich erstmal so als Vorbemerkung sagen, ist eher, ich sag mal, explorativer, qualitativer. Also ich habe keine Daten und keinen Code, sondern eher so ein bisschen auf der Metaebene diesem Thema nochmal angenähert. Ich habe ja mein Forschungsprojekt, eines meiner beiden, Wissenschaft für alle, wo wir uns eben damit beschäftigen, wer wird von Wissenschaftskommunikation erreicht, wer wird ausgeschlossen, wie funktionieren solche Exklusions- und Diskriminierungsprozesse. Und diesen Gedanken, diese Fragestellungen auf das Themenfeld Open Science zu übertragen, das war quasi meine Motivation für das Projekt. Vielleicht so ein bisschen ausgehend aus der Beobachtung, dass ja nur weil etwas offen ist, heißt ja noch lange nicht, dass es genutzt wird. Ja, wenn ich Daten online stelle, dann ist es ja voraussetzungsreich, dass die jemand das machen kann. Weiterhin sind ja Daten per se auch erstmal nicht neutral, sondern sind ja schon in einer bestimmten Weise geframed, nutzen vielleicht bestimmten Leuten auch die Frage, welche Daten erhoben werden. Also auch dort gibt es sehr viele Exklusionsprozesse und auch gerade selber, wenn wir jetzt mal als ein Beispiel nehmen, Wikipedia, als eines der Wikimedia-Projekte, auch dort sind ja so Diskriminierungs- und Exklusionssachen zu beobachten. Einerseits ist natürlich ist es ja ein freies Umfeld, be bold, ja, jeder soll animiert werden, dort zu editieren, aber wenn man sich einbringt, merkt man eben dann doch sehr schnell, dass es ja schon zwar nicht explizite, aber implizite Machtstrukturen gibt, was Gepflogenheiten, die vielleicht nicht so eindeutig dokumentiert sind, auch Leute, die länger dabei sind, die durch viele Edits oder irgendwelche dann auch tatsächlich formelle Administratorrechte dann auch irgendwelche, ja, Vorrechte haben. Ganz schön sieht man das zum Beispiel, das ist leider eigentlich eher traurig, aber es illustriert zumindest die Notwendigkeit, es war jetzt vor ein, zwei Jahren mal wieder eine Debatte um die Frage geschlechtergerechter Schreibweise in Wikipedia oder auch zum Beispiel das Aufführen von Listen von Autorinnen wieder mal eskaliert ist mit einigen sehr, sehr unschönen Diskussionsszenen, wo man sagt, okay, auch dort gibt es ein Bedürfnis. Also offensichtlich heißt Offenheit noch nicht, dass jeder mitmachen kann und jede. Und das auf dieser Ebene ein bisschen zu hinterfragen, das war mein Anspruch in dem Projekt. Mhm. Also einerseits auf der theoretischen Ebene den Offenheitsbegriff, den Openness-Begriff in Open Science zu hinterfragen, kann ich gleich noch ein bisschen erklären, wie wir das Ganze gemacht haben, ja, so auf Frage der Zugänglichkeit einzugehen. Also was ist tatsächlich nötig, dass eine tatsächliche Beteiligung möglich ist, dass etwas tatsächlich genutzt werden kann. Das andere, auch noch so ein paar Stimmen von Menschen, von Gruppen einzuholen, die ja bisher nicht von Kommunikationsangeboten, von Angeboten offener Wissenschaft erreicht werden, die dort diskriminiert werden und auch Leute, die Projekte durchführen, die sowas praktisch adressieren wollen, eben neue Zugangswege zu ermitteln. Das habe ich da explizit als Nicht-Podcast angefangen, gibt es erst nur zwei Folgen und eine Nullfolge dazu auf der Wikiversity-Seite, aber da würde ich in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen weiter sammeln. Die ersten Punkte sind im Diskussionspapier gemündet, wo ich dann vielleicht danach auch noch was dazu sagen kann. Was ist ein Nicht-Podcast? das ist ein Konstrukt, das ich mir einfallen lassen habe, weil ich irgendeine Bezeichnung dafür gesucht habe. Ich wollte es explizit nicht also Podcast-Merkmale, wenn man es jetzt aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht hat, ist ja diese Periodizität, also das ist eine sequenzielle Abfolge von Folgen gibt. Meistens gibt es Präsentatorinnen, Präsentatoren, die irgendwas einordnen, die durch so Podcasts führen. Und dann gesagt, ja, das möchte ich explizit nicht machen. Ich möchte nicht mich in den Vordergrund stellen und dann möchte ich auch nicht so eine fortlaufende Serie haben, die also wo es auch eine Zuhörerin, Zuhörerschaft gibt, die da irgendwie darauf wartet, dass was Neues kommt, weil das ist jetzt ja nichts, wo ich sage, da hört man sich durch, dann biete ich Leuten immer was Neues, sondern es ist eher so als vielleicht ja auch Audioarchiv. Man kann mal reinhören, wenn man einen Bericht über so ein Projekt anhören möchte, aber jetzt gar nicht irgendwie folgenweise darauf warten, dass jetzt wieder was Neues kommt. Dann habe ich gedacht, aber Audioarchiv klingt wie auch doof, weil das weckt vielleicht auch andere Erwartungen und dann bin ich auf diese Nicht-Podcast-Lösung, die ja irgendwie wahrscheinlich technisch gesehen de facto doch wieder so eine Art Podcast ist. Wobei zumindest ein Merkmal ist, man kann ihn momentan nicht per RSS-Feed abonnieren, der ist nur auf Wikiversity, also ist es zumindest technisch, glaube ich, gerade kein Podcast. Das ist aber auch der einzige Grund. Der Rest matcht, glaube ich, schon sehr dem Podcast-Gedanken, soweit wie er mittlerweile gefasst werden kann. Ja, es gibt auch abgeschlossene Podcasts. Ne? Also, ja, genau. Manchmal will man einfach den Deckel drauf machen. Wie war denn deine Interaktion mit deinem Mentor oder deiner Mentorin? Oder wie ist das, erstmal diese Interaktion. Wie war das für dich? Also mein Mentor war Maximilian Heimstedt, der am Weizenbaum-Institut arbeitet und sich dort auch mit Knowledge Practices befasst. Jetzt nicht unbedingt in meinem Forschungsschwerpunkt. Aber einfach sehr, sehr hilfreich haben, ihn ja so als Sparringspartner und immer mal so unterhalten. Ja, ich habe das und das vor, was meinst du? Ein bisschen Feedback geben. Der hat mich eigentlich da die ganze Zeit eher, ich würde sagen, locker als Sparringspartner begleitet. Und das ist aber schon tatsächlich sehr hilfreich, auch mal nur mit zwischen mal nachfragen, okay, wie steht's denn? Weil natürlich ist es immer ein Projekt und muss gucken, dass man dranbleibt, dass man auch alles umsetzen kann. Und ich kann schon mal erwähnen, ich habe nicht alles, was ich mir vorgenommen habe, geschafft. Ich hätte zum Beispiel gerne sehr viel mehr dieser Audiofolgen auch schon aufgenommen. Mhm. Aber da einfach zwischendurch mal nachzufragen, wie es steht. Und einfach sehr schön und tatsächlich eben auch, und was ich sehr, sehr positiv fand, war eher das Thema auch selber auch nochmal aus der Metaperspektive, also aus einer kommunikationswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen, wissenschaftstheoretischen Perspektive sich eben auch mit Open Science beschäftigt und nicht nur selber Open Science Praktiken praktiziert. Und das war einfach auch nochmal sehr gut da, das auf dieser Ebene mit ihm zu reflektieren und zu diskutieren. An der Stelle kleiner Einschub. Wir hatten Maximilian in Folge 96 zu Gast, zusammen mit Kerstin Göpfrich und Claudia Müller-Birn, wenn ich mich recht erinnere, wo er über sein eigenes Fellow-Projekt, ich glaube 2018 war er dabei, im Bereich von Open Educational Resources, wo es im Prinzip darum ging, so eine kleine, wenn ich mich recht erinnere, eine Vorlesungsreihe oder sowas in der Art, Seminarreihe zum Thema Organizing Openness zu organisieren. Also man sieht sozusagen schon, die älteren Generationen sind auch mitunter bei der Aufzucht der neueren Generation mit dabei. Das ist ja auch wirklich schön, dass dieses Fellow-Programm so fruchtet und so gedeiht. Und ich denke, das ist ja auch ein Teil des Konzeptes davon. Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen schaut, was ihr unterm Strich rausbekommen habt. Also das eine ist, man macht sich einen Plan und dann kommt die Realität. Bei Eva haben wir das schon gehört. Dieser Workshop, der dann in einer Konferenz schon fast endete, die dann aber leider entsprechend abgesagt werden musste. Aber wenn ihr überlegt, was ihr euch vorher vorgenommen hattet und wo ihr später geendet seid, hat sich da viel geändert? Hat auch die Interaktion mit den anderen Fellows etwas beeinflusst? Wie agil musstet ihr da sein, um zu etwas zu gelangen, was ihr euch vorgenommen hattet, oder habt ihr auch Pläne verworfen? Vielleicht mal so von der Seite, denn das ist ja, das muss ja gar nicht so schlecht sein, ganz im Gegenteil, das kann ja auch sehr positiv sein, dass man da dann doch den eigentlichen Plan ändert und in eine andere Richtung geht. Eva? Ich immer zuerst. Ich würde sagen, das Fellowship dauert ja nur ein halbes Jahr. Und man nimmt sich sehr viel vor und zum Beispiel habe ich zwischenzeitlich auch mal mich versucht an dem Schreiben eines Blogs, was mir eigentlich viel Spaß gemacht hat, was dann aber auch so ein bisschen eingeschlafen ist. Also das ist vielleicht so ein Dead End, was ich so hatte. Aber ansonsten würde ich sagen, braucht es einfach, auch wenn man so einen abgegrenzten Bereich sich vornimmt, braucht es einfach doch mehr Zeit. Ich würde mir wünschen, dass dieses Fellowship ein bisschen länger ausgerollt würde, einfach vielleicht auch nicht mit mehr Workshops oder so, sondern halt wirklich einfach noch ein bisschen länger dauern würde. Aber im Grunde läuft es ja auch weiter. Also das heißt, ich habe ja gerade schon gesagt, ich stehe noch mit einigen Menschen da in Kontakt und habe diesen Eindruck, dass ich da ganz gut auch reinwachse vielleicht in diese Arbeit, gerade jetzt mit Wikidata, weil mir das auch Spaß macht. Und deswegen ist es vielleicht dann auch quasi so eine Initiation oder so eine Initialaktivität, die einen dann einfach auf die Gleise setzt und dann weiterbringt. Genau. Und das andere, was ich denke zu deiner Frage ist, dass die Menschen, die dort Fellowships waren, ich weiß nicht, ob Philipp das ähnlich wahrgenommen hat, aber nach meiner Wahrnehmung sind wir eigentlich alle schon recht weit in dem, was Open Science ist und was wir da möchten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da jetzt jemand war, der nicht weiß, was Open Access ist oder dass man oder mit dem man das nochmal diskutieren musste, warum es wichtig ist, das zu machen. Und da denke ich manchmal, dass es vielleicht, also dass man da ein bisschen offene Türen vielleicht auch einrennt mit der Auswahl von Leuten, die eigentlich das eh schon gut finden. Also vielleicht wäre es irgendwie spannender, Menschen eher da noch mehr mit hineinzunehmen, die davon vielleicht noch gar nicht so viel Plan haben und das noch gar nicht alles so diskutiert haben. Genau, weil da vielleicht dann noch mehr Änderungen oder da noch mehr, was noch nicht bedacht ist, dann vielleicht sich jetzt dann auch nochmal umsetzen würde, was nicht nur an Zeit liegt oder an Kapazitätsgründen liegt, sondern an inhaltlichen Überzeugung, an inhaltlicher Überzeugungsarbeit liegt. Das ist, glaube ich, ein spannender Aspekt, den wir auch in den Gesprächen mit Wikimedia immer wieder hören und ich glaube, den wir auch diskutiert haben in der Folge, als wir die Sarah von Wikimedia zu Gast hatten, die vier Säulen des Programms, die ihr ursprünglich in dem Mentoring bestanden, in der finanziellen Unterstützung, die mit dem Fellowship einhergeht und so eine Art Vernetzungseffekt und Sichtbarkeitseffekt. Und der vierte Punkt war eigentlich angedacht als Qualifizierung der Fellows, ne, in Richtung Open Science, in Richtung Open Access, in Richtung Open Educational Resources. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du auch ansprichst, der bei Wikimedia über die Zeit, glaube ich, auch so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, ist, dass die meisten Fellows tatsächlich da schon sehr, sehr viel Vorerfahrung oder zumindest Vorwissen mitbringen, weil, glaube ich, die ideelle Nähe zu diesem Konzept des freien Wissens, was Wikimedia sehr stark vertritt, glaube ich, bei den Fellows gleichermaßen schon existiert. Und da wäre es natürlich jetzt spannend, hinzuschauen, wie Wikimedia genau diesen Punkt noch nutzbarer machen kann und wie die so eine Qualifizierung aussehen kann, wenn es da schon Vorerfahrungen gibt. Und mein Eindruck ist immer ein bisschen aus den Gesprächen, die wir mit Fellows, aber auch mit Mentoren haben, ist, dass es eher so ein bisschen so ein Sandbox-Prinzip sein kann, dass man den Rahmen innerhalb der Fellowships schaffen kann, dass die Fellows neue Sachen ausprobieren. Du hast es gerade selber gesagt, du hast einen Blog angefangen, Philipp macht einen Nicht-Podcast, irgendein anderer macht vielleicht einen Podcast oder hat ein Videoformat gefunden für sich oder solche Geschichten. Und ich glaube, da das ein bisschen stärker zu unterstützen, insbesondere mit der Frage, wo ganz viele noch scheitern, was ist eigentlich die Technik, die ich brauche, die Infrastruktur, was muss ich eigentlich machen und da vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind von dem, was sie selber noch zusätzlich an Arbeit leisten müssen. Das wäre vielleicht ein ganz spannender Aspekt, das weiterzuentwickeln. Ja, und auch die Welt draußen hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, aber ich glaube auch man hat hier ein bisschen Selection Bias, ne? Also es ist schon die Leute, die da dran sind, das, was du meintest. Also die Leute, die sich darauf bewerben, haben einfach diesen Hintergrund schon. Und ich glaube auch gleichzeitig, dass seit der ersten Kohorte und dieser Kohorte sich doch auch schon einiges draußen getan hat. Also auch auf politischer Ebene. Die ganze Message von Open Science ist sehr breiter aufgeschlagen, ist politischer geworden, also ist auch politisch angenommen worden. Von daher haben wir auch eine andere Zeit. Und wir fragen uns ja in aller Regelmäßigkeit, wann kommt eigentlich der erste Fellow um die Ecke, der das Fellowship-Programm untersucht? Und die Effekte, genau. Da gab es aber eines. Da gab es mal einen zwischendurch, habe ich auch in Erinnerung. Genau, aber je mehr Fellows wir haben, desto mehr verastelt sich das ja auch. Und trotzdem scheint es ja so sehr starke Gemeinsamkeiten haben, die sich bestimmt auch irgendwie darstellen und erarbeiten lassen. Und sowas wäre natürlich super spannend, auch als Argumentation für Wikipedia an einem Punkt, um neue Partner zu gewinnen, um das Programm weiterzuentwickeln etc. Ja, wobei, da würde ich vielleicht ein kleines bisschen widersprechen. Da kannst du dich ja bewerben. Sehr gerne. Ich würde gerne ein kleines bisschen widersprechen, weil ich glaube, man merkt schon, das geht auch ein bisschen in die Richtung, da knüpft vielleicht an das an, was Eva gerade gesagt hat. Dieser Weiterbildungsgedanke, ich glaube nämlich, oder ihr beide hattet das, glaube ich, auch angesprochen, so auf der allgemeinen Ebene ist es, glaube ich, kein Thema mehr so grundlegend, was sind so die generellen Vor- oder Nachteile von Open Access oder wie geht man sowas ran. Ich glaube, da ist einfach durch das Grundinteresse eine Basis da, aber dann die konkreten technischen Fragen oder nicht technischen Fragen, auch Detailfragen, okay, was ist denn jetzt genau, wie mache ich zum Beispiel Datenschutzvereinbarungen bei der Veröffentlichung von qualitativen Daten? Da gab es auch jetzt eine Veröffentlichung dazu. Wie gehe ich mit Audiodaten um? Wie schauen ganz konkrete User Agreements aus? Also da sehr viel spezifischer mal reinzugucken und sich weiterzubilden. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Mehrwert, wo man dann auch aus der Erfahrung der beteiligten Fellows schöpfen kann, wenn man es eben mal abgleicht und sagt, okay, jetzt schaue ich mir mal hier die Bedingungen an oder jetzt vergleiche ich mal ganz konkret, wo sich welche Tools für eignen und ähnliches. Und da denke ich aber schon, dass es schon einige Unterschiede auch zwischen nicht unbedingt Disziplinen, aber ich sage mal Disziplinbereichen gibt, wo man schon mal gucken muss, das kann ich vielleicht nicht mehr oft ganz generell übergreifend behandeln, weil dann bleibt es immer ein bisschen ungenau, sondern dann muss ich jetzt bei dem angesprochenen Beispiel für qualitative Daten, insbesondere wenn wir aus den Sozialwissenschaften, das sind alles personenbezogene Daten, muss ich ganz anders mit umgehen, als wenn ich tatsächlich technische Messdaten habe, auch was Open Data angeht und Datenschutz. Ja. Oder auch Publikationsgepflogenheiten sind ja tatsächlich kulturspezifisch auch unterschiedlich. Dann wird es sich lohnen, das vielleicht mehr für Bereiche anzugucken, weil man da nochmal tiefer reingehen kann. Ja. Ja, oder allein schon die Rechtefragen, die du ja auch angesprochen hast, ne, die sind bei solchen Projekten, die aus dem Bereich Medien im weitesten Sinne Film und Fernsehen, ne, also wir hatten ja auch Fellows schon, die aus dem Bereich kamen und von der Hochschule Konrad Wolf, glaube ich, waren. Da gibt es sehr viel oder eine deutlich andere lizenzrechtliche Situation in der Nutzung der Daten, die es vielleicht bei anderen Projekten gibt. Oder auch aus dem Aspekt der Psychologie oder ähnliches, da bringt jeder Bereich, wie du sagst, im Prinzip seine Eigenheiten mit und bedarf dann wieder der Brille, die speziell für diesen Bereich auch gültig ist. Also kann ich mal ganz konkret mit einem Beispiel untermauern. Wir haben erst vor kurzem oder sitzen gerade noch in den letzten Stunden einer Publikation, die wir einreichen wollen. Die wird Open Access veröffentlicht. Und das Journal hat die Vorgabe, dass alle Abbildungen dort unter einer Creative Commons CC BY-Lizenz veröffentlicht werden. Das stellt uns jetzt vor das Problem. Wir würden gerne Screenshots von Videos einfügen. Das wäre in einem normalen Journal-Artikel durch das wissenschaftliche Bildzitatrecht abgedeckt. Mhm. In dem Moment, wo aber es in dieser sehr weitgehend Open Access, also es ist ja nicht nur Open Access, sondern tatsächlich CC BY sehr frei Lizenz ist, können wir dieses Bildmaterial nicht mehr verwenden, weil für diese Art von Neulizenzierung ist das Bildzitatrecht nicht mehr tauglich. Das heißt, wir können da tatsächlich jetzt durch die Offenheit diese Abbildungen nicht verwenden. Mhm. Ja, ein spannender Nebeneffekt, ne, wo der gute Wille letztendlich da der harten Realität dann entgegentritt. Aber auf jeden Fall auch interessant, dass das in solchen ja, Communities auch ja, zu Problemen führen kann. Habt ihr das aber auch mal an die rangetragen zum Beispiel? Also ich würde jetzt nicht dafür sprechen, sozusagen zu sagen, ihr solltet das nicht Open Access machen, aber ja, wobei die können das wahrscheinlich gar nicht selber an, ne? Oder habt ihr euch in Richtung Lösungsansätze hier mal unterhalten? Nee, in Bezug auf? In Bezug auf diese Möglichkeit, das doch irgendwie Open Access zur Verfügung zu stellen. Also sprich, ihr hättet Screenshots genommen aus einem Copyright-lizenzierten oder einem unter Copyright stehenden Werk und was wäre denn ein möglicher Lösungsansatz, das anders zu machen, dass ihr das entsprechend in diese Publikation mit einpflegen könntet? Naja, gut, ich meine, man hätte eine Verlinkung machen können, aber dann steht es quasi selber online als Bildzitat durch eine eigene Publikation, zum Beispiel in dem Preprint oder in einem anderen Paper oder dem auf unseren Webseiten gehosteten, was auch immer, Repositorium, wobei das auch wieder schwierig ist. Ja, ich glaube, ansonsten an dem Journal selber da etwas zu ändern, also sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich meine, prinzipiell, das sieht man halt wieder eine kulturspezifisch, selber generierte Abbildung ist natürlich super, also Graphen, Daten, ähnliches, dafür ist es natürlich super, wenn man sagt, die sollen natürlich auch gleich möglichst frei sein, da ist natürlich toll. Okay. Philipp, wie war's denn bei dir? Also du hast ja auch einen Plan irgendwann gemacht, du hast dich sozusagen mit einem Abstract beworben, vielleicht kann man das hier auch nochmal transparent machen, wie diese Bewerbung allgemein abläuft. Will das einer von euch mal kurz beschreiben, wie das Prozedere da ist? Ich kann es gerne vielleicht kurz. Willst du es kurz erläutern, genau? Mit erläutern. Also es gibt ja ein Bewerbungsformular, in dem man ja neben einigen Angaben zu sich selber auch seine Motivation, sein Interesse an Open Science und was man auch in diesem Fellowship machen möchte, auch anknüpfen an Projekte von Wikimedia und dann eben ganz zentral eine Projektskizze. Also was ist der Themenzuschnitt? Was möchte ich erreichen? Welche Milestones möchte ich erreichen? was soll dabei passieren und wie möchte ich das zur Verfügung gestellte Budget verwenden. Das ist ganz schön aufgegliedert in, also man muss da nicht lang Prosa schreiben, sondern es sind verschiedene Felder, die man entsprechend füllen muss und ja, damit wird das dann die eigene Projektidee abgeschickt und die wird dann begutachtet in einem Blind-Review-Verfahren und, wobei ist nicht Double-Blind, aber anyway, und ja, und dann wählen die, ist ein Team im Prinzip aus den Mentorinnen, dann die Fellows des neuen Jahrgangs aus. Und ich glaube, auch die Bewerbungen sind auch eben öffentlich. Also nicht nur die Menschen, die dann am Ende ausgewählt werden, sondern auch die Bewerbungen sind öffentlich einsehbar, die vorgeschlagenen Stimmt. Projekte. Genau, da kommt jetzt das ja auch besonders. Weiterhin jeder noch dran. Genau. Und Philipp, für dich, wenn du jetzt auf deinen Projektantrag nochmal zurückschaust, und wie unterscheidet der sich vielleicht von dem, was im Endeffekt daraus geworden ist und auch vielleicht, ja, warum ist das so? Also wo gab es wichtige Impulse von Seiten deines Mentors oder wo hat vielleicht auch die Fellow Community dir da irgendwie andere Wege zutage gebracht? Wie war das für dich? Ja, also es unterscheidet sich schon so ein bisschen. Ich habe mir am Anfang viel zu viel vorgenommen. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch tatsächlich ganz praktisch nochmal so ein, in Anknüpfung an unser Forschungsprojekt, nochmal so ein kleines Kommunikationsformat einfach selber mal durchführen, so gucken, irgendwie so ein Open Science Kommunikationsprojekt ähnliches. Und schon beim Kickoff-Workshop haben wir eigentlich sowohl mein Max als mein Mentor, als auch die anderen Fellows, wir haben uns so Peer-Feedback gegeben in kleinen Gruppen, haben wir, glaube ich, schon alle gesagt, Philipp, du hast ja viel zu viel vorgenommen und ich war noch überzeugt, nein, überhaupt kein Problem, ich werde das schaffen. Das hat dann auch nur noch so 2 Monate gehalten, bis ich dann auch selber festgestellt habe, so, nein, ich werde das nie und nimmer schaffen. Habe dann aber gleichzeitig dieser Gedanke auf der Metaebene, das hatte ich eigentlich in dem ursprünglichen Konzept eher so ein bisschen unterschwellig, okay, ja, durch meine Teilnahme an den Workshops möchte ich das irgendwie in die Community tragen. Da habe ich festgestellt, dass dieses Thema schon sehr viel mehr resoniert und man eigentlich da nochmal sehr viel machen könnte und habe dann eben im Verlauf dieses Erkenntnisprozesses kam es eben dazu, sagen, nein, ich möchte dann 2 Workshops machen, beziehungsweise dann auch Corona-bedingt wurde es eben als Online-Workshops durchgeführt, um diese Gedanken, wie man Offenheit verstehen kann und wie man Offenheit zu Zugänglichkeit macht und wo es auch noch bei offener Wissenschaft Barrieren gibt, die man mitdenken sollte. Habe gedacht, okay, anstatt so ein Praxisformat zu machen, machen wir 2 Online-Workshops und erarbeiten ein Diskussionspapier, was so für sich steht und da nochmal eine Wirkung in die Open Science Community rein hat. Und das war eben sowohl die Erkenntnis, dass ich selber noch eine Veranstaltung gar nicht schaffen würde, als auch die Erkenntnis, dass es eben diesen Gedanken auf dieser Metaebene auch nochmal als Diskussion in die Open Science Community so nennen kann, da nochmal reinzuspielen, dass sich so entwickelt hat. Und wenn ihr vielleicht mal auf euren Stand in der Open Science Community davor und danach jetzt blickt, wir hatten das ja schon diskutiert, ihr seid jetzt niemand oder keiner von euch beiden ist jemand, der oder die ja total unbefleckt ist von Open Science, aber hat sich da doch sehr viel verändert? Habt ihr auch andere Ansichten gewonnen damit, die ja jetzt vielleicht auch anders lebt? Oder also wie war vielleicht der Impact gar nicht mal jetzt auf dieser operativen Ebene, was ihr letztendlich rausbekommen habt, sondern vielleicht auch auf der etwas höheren Ebene, auf der vielleicht auch Motivationsebene oder sowas in der Art? Hat euch das irgendwie geprägt, verändert oder würdet ihr sagen, nee, das hat vielleicht auch die Sache so gefestigt, wie ich vorher schon war? Also ich immer gerne zuerst möchte. ich fange mal so an irgendwie. Also ich fand ganz interessant am Anfang, dass es doch einen ganzen Batzen an Schlagworten, die mit Open anfangen, mehr gab, als ich so das so kannte. Zum Beispiel Open Methodology war mir vorher so gar nicht bekannt. Und oder was Open Review haben wir jetzt gerade schon in einem Beispiel von dem Fellowship selber kurz beschrieben. Also im Grunde habe ich gelernt, okay, man kann es wirklich ganz stark aufgliedern und da wirklich jeden einzelnen Aspekt rausnehmen. Für mich war toll, dann wirklich nochmal dieses Begleiten anhand eines Blogs nochmal selber auszuprobieren, weil das tatsächlich auch wie so eine Schreibübung war, wo man dann wirklich auch viel Notizen übernehmen kann, wenn man mal eine Publikation hat. Das fand ich irgendwie eine ganz gute Erfahrung. Und was mir am Anfang noch sehr mich beschäftigt hat, das haben wir auch viel diskutiert, war dieses Getwittere und dieses Bloggen und dieses Offene geht ja vor allem damit einher, dass man die ganze Zeit kommuniziert und sich auch die ganze Zeit präsentiert. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, also sich zeigt im Grunde. Und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht und sehr viel darüber gesprochen am Anfang, ob das eigentlich sein muss, ob das nicht auch, also muss man jetzt wirklich jedes Paper, was man gelesen hat, dazu einen Tweet schreiben und sagen, finde ich spannend, müsst ihr auch alle lesen oder so, ne? Also das wäre jetzt die maximale oder etwas übertriebene Form, vielleicht offene Wissenschaft zu betreiben, indem man da jedes Paper dann irgendwie dokumentiert, was man irgendwie rezipiert. Aber so sehen das vielleicht auch einige Leute, aber genau, so, dass man da irgendwie so einen ganz guten Weg findet, offen zu bleiben, sich transparent zu machen, aber vielleicht auch, dass das nicht in Narzissmus abgleiten muss. Mhm. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Mhm. Gar nicht mal Narzissmus, würde ich ja sagen. Das ist einfach auch ist eine gewisse Bandbreite, die man einfach nur besitzt. Und wenn man neben Rezipieren dann auch noch selber schreibt und alles rauspustet und nur noch ein Foto macht und sowas, dann verliert es ja auch ein bisschen an eigener Tiefe für einen selber, weil man einfach auch die Konzentration benötigt. Das kann ich auch total nachvollziehen. Das tatsächlich, gerade so Barcamp Open Science ist eine zum Beispiel relativ stressige Veranstaltung. Wunderschön, aber sehr intensiv. Das würde man nicht irgendwie jetzt eine Woche lang machen wollen. Einfach weil es doch viele Kanäle bedient und man selber auch viele Kanäle bedienen möchte dabei und so. Und das ist, also kann ich mehr als so nachvollziehen, dass man dann auch lieber selektiv sagt, nee, jetzt höre ich mal lieber zu, mach mir vielleicht meine eigenen Notizen, aber muss jetzt nicht noch an meinem Tweet rumschrauben und gucken, dass das nach draußen auch gut wirkt. Also ich finde, das ist ein Spannungsfeld, aber das muss man auch für sich entscheiden können, denn diese Tiefe, die man für die Forschung ja auch braucht und auch für die eigene Überlegung braucht, hat eigentlich höhere Priorität als jetzt das große Rausstrahlen. Das kann man ja dann immer noch sekundär machen und muss nicht immer alles Realtime sein. So schön das auch ist und ich das auch immer sehr wertschätze, wenn Leute von irgendwelchen Konferenzen da Sachen absetzen, es muss eine Balance bleiben. Also das würde ich jetzt gar nicht mal auch in Narzissmus, das kann ja auch gut sein, sozusagen diese Sachen entsprechend bereitzustellen, aber es muss sich im Rahmen halten. Ist vielleicht auch so. Und das muss jeder selber finden. Das erste Wort, was mir jetzt gerade eingefallen ist, aber genau, also es war einfach eine Debatte, die mich begleitet hat auch. So, das fand ich ganz spannend. Ist vielleicht auch eine Perspektivfrage. Ich meine, ich kann ja als Wissenschaftler habe ich ja durch meine eigenen Paper, die ich schreibe oder was auch immer ich wohin schreibe, ob es jetzt Blogbeiträge oder Journal Paper oder sowas sind, habe ich ja die Möglichkeit, an meinem eigenen thematischen wissenschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Aber als jemand, der wissenschaftsinteressiert ist und vielleicht in einem anderen Bereich formt, kann ich ja durch die Beteiligung an dem wissenschaftlichen Diskurs, indem ich über bestimmte Paper, die dort erschienen sind, rede oder blogge oder sowas, auch wiederum teilnehmen, obwohl ich in diesem Fachbereich gar nicht selber unterwegs bin. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, was will man erreichen? Gerade mal auf so einer Metaebene einen Überblick zu bekommen, ist natürlich schon eine sehr schöne Methode zu sehen, was wird gerade diskutiert, wo gibt es gerade Konfliktlinien. Und natürlich jetzt nicht jeder, keine Ahnung, vor wenigen Tagen hat sich die deutsche Philosophie-Community auf Twitter gefetzt, das ist jetzt vielleicht nicht so relevant, aber wenn ich technisch gucken möchte, es gibt Leute, die betreiben Open Science aus einem, keine Ahnung, eher einem naturwissenschaftlichen Bereich, dann wird da vielleicht was zu Open Data publiziert und diskutiert, auch über Twitter. Ist natürlich ganz schön, da mal reinzuhören, ohne dass ich jetzt alle Paper lesen muss, weiß ich, okay, das ist gerade ein Thema, das ist ein Issue, es wird diskutiert und man kann es einfach so mitverfolgen. Also ich sehe schon so die Chance und Auszeiten kann man sich ja bewusst nehmen. Ja, und auch so dieser Serendipity-Gedanke, ne? Also dieses ungeplante Entdecken von Themen, die für mich plötzlich interessant oder relevant sind oder das ist halt was man dadurch sehr, sehr gut erreichen kann. Der Konterpunkt dazu wäre im Prinzip, das über Knowledge-Landkarten zu machen. Also so ein bisschen das, was wir mit dem Knowledge-Map-Projekt von, ist mir der Name entfallen? Peter Kraker. Ganz genau, von Peter Kraker sehen. also die Visualisierung von wo jetzt welche Themen wie miteinander zusammenhängen, die mir das dann erlaubt, sehr geplant neue Dinge für mich zu entdecken. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo ich bestimmten Leuten folge, die über sowas bloggen oder Tweets absetzen oder ein Mail-Newsletter schreiben oder auf YouTube drüber reden, da ist dieser Entdeckungsfaktor halt ein ungeplanter und der kommt manchmal tatsächlich sehr willkommen daher. Philipp, wie war es denn für dich? Hast du irgendwie große Umbrüche erlebt in deinem Standing zur Open Science, also im Vergleich vorher, nachher oder hat es deine Meinung gefestigt oder hast du irgendwelche anderen großen Dinge mit rausgenommen? Also ich glaube, verändert nicht, also eher tatsächlich vertieft. Ich hatte ja vorher auch schon, also ich glaube, ich sage es zu häufig, das sage ich nicht Meta-Perspektive, sondern vielleicht mal so die theoretische Perspektive, weil ich mich ja vorher auch in meiner praktischen Arbeit, wo ich eben die 3-4 Jahre im Unternehmen war, wo wir Bürgerbeteiligung betrieben haben, als ganz großes Thema so dialogische Governance-Partizipation, Bürgerdialoge und Bürgerkonferenzen und was weiß ich nicht alles. Und dann jetzt ja Formen offener Wissenschaftskommunikation, auch partizipative, auch Bürgerdialoge zu Wissenschaft und bis jetzt zu Citizen Science, zu dem ich auch so ein bisschen geforscht habe, eben auf dieser übergreifenden Ebene, was sind eigentlich so vereinende Elemente, wie gehören die Sachen zusammen? Es gibt ja auch ganz viele theoretische Begriffe, die alle möglichen Formen der Offenheit und Partizipation beschreiben, ne? Open Science, aber dann eben Citizen Science, Responsible Research and Innovation, Public Engagement with Science, also gibt es ja ziemlich viele Konzepte, die teilweise politisch geprägt und vorangebracht werden, teilweise aber auch aus bestimmten ja, akademischen Traditionen oder Disziplinen kommen. Und ich fand es einfach sehr spannend, hier ein bisschen stärker nochmal wirklich selber nicht nur lesend, sondern aktiv teilhabend in Open Science stärker einzutauchen und sagen, okay, welche Perspektiven bringen auch die anderen Fellows mit, eben auch aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die es auch teilweise ganz unterschiedlich sehen, aber auch die entsprechenden Vorträge zu den Themen. Und das fand ich einfach schon mal schön, das nochmal ein bisschen mehr auch ja, durchzudiskutieren, was kann man so wirklich sehen, was kann man da voranbringen. Und das fand ich wirklich sehr bereichernd. Wie ist denn der weitere Plan bei euch beiden? Was könnt ihr jetzt weitermachen? Was könnt ihr mitnehmen? Ich glaube, den Deckel wirklich drauf machen, macht keiner von euch, so, wenn ich das richtig sehe. Also ihr spinnt das schon in einer gewissen Weise weiter. Bei Eva weiß ich das auf jeden Fall. Vielleicht Eva, willst du das vielleicht kurz erläutern? Wie baust du jetzt auf dem auf, was du da mitgenommen hast? Genau, also ich mache jetzt eben oder engagiere mich da weiter bei Wikidata. Bin da dabei, einen Bot zu implementieren, bin da gerade in den Test-Commits, die ich da durchführe. Und genau, und dann hoffe ich, dass ich bald da produktiv Wikidata noch anreichern werde, verbessern werde und dann eben auch mit diesem Tool dann auch wiederum nutzen kann. Also genau, also einerseits verbessern, dann aber auch nutzen und dadurch dann ja auch natürlich dazu beitrage, dass Wikidata dann auch noch bekannter wird von mir aus. Also bin so ein bisschen auf diesen... Hab Blut geleckt, was Wikidata anbelangt, sagen wir es so. Sehr schön. Philipp, wie ist es bei dir? Zum einen bin ich einfach weiter sehr stark dabei, in verschiedensten Kontexten das Thema an sich weiterzutreiben. Also das Diskussionsthema in der Open Science Community und oder auch darüber hinaus, jetzt auch in der Citizen Science Community, in der Wissenschaftskommunikations Community, sich eben Gedanken über Offenheit, über Zugänglichkeit, über Exklusion zu machen und dort dieses Denken auch so ein bisschen ja zu verändern, sagen, dass man, wenn man sich ein paar Sachen gleich mitdenkt und anders rangeht, dann ist es gar nicht so viel Aufwand, Dinge inklusiver und einladender zu gestalten. Und da bin ich eben ja dabei, das noch an verschiedensten Stellen zu platzieren, auch darauf aufzubauen, mal gucken, ob man aus diesem Diskussionspapier noch was machen kann, kommt dann noch irgendwas zurückkommt. Also das einfach sehr stark weiterzutreiben. Und ich habe schon noch vor, zu diesem Nicht-Podcast, der, wie gesagt, der jetzt ja noch recht dünn ist, da tatsächlich einfach noch ein paar Statements auch einzuholen, was ich jetzt einfach sofort laufend in den nächsten Monaten machen möchte. Muss mal gucken, wie ich dazu komme. Aber da hätte ich auf jeden Fall Lust dazu. Und also tatsächlich bei deinem Projekt, das wäre etwas, was ja auch theoretisch bei dem Fellow-Programm selber ja auch implementiert werden kann. Also vielleicht, um das den Leuten nochmal vor Augen zu führen, also wir haben es ja schon ein bisschen diskutiert, nur weil, sagen wir mal so, die Wissenschaft jetzt offener ist, heißt das auch nicht, dass es für jeden zugänglicher ist, denn es gibt einfach Barrieren. Das ist der soziokulturelle Hintergrund. Wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, dann ist einfach der Zugang einfacher. Wenn man anderweitig eingeschränkt ist, also sei es durch Behinderung oder derartige Sachen, dass man da entsprechend auch Probleme hat. Aber alles Mögliche kann ja da trotz der Offenheit oder trotz der Offenheit kann es sein, dass es ausreichend weitere Hürden gibt, die erst abzubauen werden. Und hast du da Ideen oder hast du da vielleicht auch schon mit dem Fellow-Programm gesprochen, das vielleicht sogar einfließen zu lassen? Ich glaube, das war gar nicht nötig, denn die haben das von sich aus selber schon tatsächlich gesetzt, erstmal thematisch. Wunderbar. Für die neue Ausschreibung des Fellows-Programms, die jetzt gelaufen ist, wo jetzt gerade die Entscheidungsphase läuft, war tatsächlich Knowledge Equity ein Aspekt, der mit genannt war in der Ausschreibung, die man irgendwie adressieren sollte, also inwieweit das die Projekte darauf einzahlen, darauf eingehen oder ähnliches. Also das auf jeden Fall schon mal drinnen. Und natürlich werde ich mich auch gerne, muss mal gucken, die Planungen stehen noch nicht, wenn jetzt auch zum Beispiel der Workshops stattfinden für die neuen Fellows, gerne auch diese Gedanken teilen und da auch zu einer Diskussion und Reflexion drüber anregen. Aber es bleibt ja sozusagen ein bisschen das Problem, was wir schon angedeutet haben. Die Fellows sind natürlich alle schon aus diesem Wikimedia-Umfeld und sowas. Das heißt, haben schon den aus dem Zaubertrank des Offenen getrunken und also das heißt, ja, aber es wird sehr, sehr schwierig sein, da Anknüpfung zu anderen Communities zu finden, oder? Ja, aber also ich glaube, es ist nicht unbedingt schwierig, aber es ist erstmal schwierig, da überhaupt zu versensibilisieren. Also weil viele, also das unterstelle ich jetzt ohne empirische Daten, vielleicht auch mal so ein bisschen provokant, sehr viele eben noch mit diesem, naja, ich habe doch hier ein tolles Tool online gestellt, das ist doch schon offen. Aber dann letztlich die Frage, wer nutzt das denn überhaupt? Wer kann das denn überhaupt nutzen? Also sowohl technisch als auch, wen würde sowas interessieren? Muss ich da vielleicht einen anderen Themenzuschnitt wählen? Muss ich einen anderen Zugang zum Thema öffentlichen? Kann ich auch mit anderen Communities zusammenarbeiten? Und natürlich gleichzeitig auch unser Projekt, was wir selber, unser Forschungsprojekt heißt zwar Wissenschaft für alle, natürlich muss aber auch allen klar sein, dass dieses für alle eine Zuspitzung ist, niemals möglich sein wird, sondern es geht wirklich darum, sich schrittweise Gedanken zu machen. Das fängt bei Kleinigkeiten an, die jetzt gar nichts mit Open Science zu tun haben, zum Beispiel sagen, gut, wenn ihr twittert und Wissenschaftskommunikation über Twitter betreibt, denkt dran, nehmt bitte Alternativtexte für eure Bilder und wenn ihr so zusammengesetzte Hashtags benutzt, schreibt die Binnengroßschreibung bei Worten nur anfangen, dass das Screenreader für Seheingeschränkte besser verarbeiten kann. Das sind so kleine handwerkliche Tipps. Und das andere ist einfach immer wieder so das Fragen, okay, was möchtest du eigentlich wirklich mit dem Projekt erreichen? Wen möchtest du erreichen? Und wo kann man dann an einigen Stellen das vielleicht auch nochmal anders und offener gestalten? Und natürlich muss man sagen, dass es bei den Fellows, das sind überwiegend zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, Menschen aus dem akademischen Bereich gewesen. Also da könnte natürlich die Wikimedia nochmal mehr dahin gehen, vielleicht in einer Zeitschrift wie der CT oder dieser Make oder so, also so diese Bastel-Community, vielleicht so Leute nochmal mehr zu adressieren, dass sie dann da, also einfach weniger akademische Leute vielleicht damit auch erreicht werden, die auch Citizen Science eben betreiben, Science. Zum Beispiel. Ja, genau, das ist natürlich auch so eine Möglichkeit, das aufzubrechen. Ja, natürlich. Es ist natürlich immer schwierig, dass dann eine sehr breite Community. Also ich spinne jetzt auch einfach nur mal so in die Richtung rein. Deshalb ist es natürlich, macht es die Sache ungleich schwerer, wenn man dann so eine große Bandbreite von Leuten auch noch mit dabei hat, die sicher gute Ideen haben, aber sozusagen diese akademischen Grundfähigkeiten dann vielleicht noch gar nicht vorhanden sind. Aber das wäre natürlich auch spannend, kommt vielleicht zu einem Preis, aber würde die Sache natürlich vielleicht auch noch verbreitern. Aber das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Darf ich auch eine Frage stellen? Aber gerne. Vielleicht an Philipp eine Frage im Anschluss an die wir gerade schon besprochen haben, inwieweit das Fellowship profitieren könnte von so einer Reflexion auf Machtstrukturen, die sich reproduzieren, weil es ja auch in diesem Podcast jetzt um Wissenschaftskommunikation geht, um offene Wissenschaftskommunikation. Siehst du da was die zwei unsere Hosts hier verbessern könnten? Oder ist das, läuft das hier schon ganz gut, was wir hier gerade machen? Also, vielleicht einträgt, also erstmal sagen wir vielleicht nichts Falsches ein. Es ist alles wunderbar. Das sind die besten Podcast-Gastgeber, die ich jemals hatte. Wollt ihr nichts anderes hören? Nein. Der zweite Punkt ist auch, vielleicht so ein bisschen einzuschränken, der Podcast jetzt hier, der hatte einen bestimmten Themenzuschnitt, eine bestimmte Zielgruppe, ob bewusst oder unbewusst. Der ist jetzt ja nicht, also ich würde es so interpretieren, auch vom Zuschnitt nicht unbedingt für eine komplett wissenschaftlich desinteressierte breite Öffentlichkeit, sondern durchaus eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, würde ich mal mutmaßen. Ich weiß nicht, ob ihr habt ja mal Befragungen zu euren Zuhörerinnen und Zuhörern gemacht? 1000 Mal mindestens. Und wir haben komplette Marktstudien durchgeführt. Nein, natürlich nicht. Also Matthias und ich bezeichnen das ja immer sozusagen als ein kleines therapeutisches Gespräch zwischen uns. Manchmal kommen noch andere Therapeuten mit dazu. Das seid ihr heute. Und das wird einfach aufgezeichnet. Und das ist ein Nischenprodukt, was letztendlich eine, wie du selber schon sagtest, wahrscheinlich nicht ganz so breite Masse anspricht. Genau. Und dann wäre da meine Ergänzung dazu. Ich glaube, dann wäre es nicht unbedingt zielführend, das, also jetzt immer den Podcast als Produkt selber noch stärker zu orientieren, sondern sagen, gut, wer die Zielgruppe sind, Leute, die selber an Open Science sitzen, die selber forschen, kommunizieren, denen wir dann aber zum Beispiel konkrete praktische Tipps mitgeben könnte. Also der jetzt hier gar nicht die, es ist eher vielleicht ein B2B-Podcast, wenn man es so nennen kann, ohne dass es Business wäre, aber an die Hörerinnen und Hörer, die das dann selber, die quasi draußen sind, die vielleicht, die selber dann ihre Vorträge halten, die ein Citizen Science Projekt durchführen, dem er dort Impulse und Gedanken mitgeben kann an Gestaltungsprinzipien, an Tools, die man nutzen kann, an vielleicht auch an guten Erfahrungen, Vielleicht so ein bisschen auch in diese Richtung, wie ich es jetzt ja auch mit diesem Nicht-Podcast versuche. Der ist ja auch, der richtet sich nicht an nicht erreichte Bevölkerungsgruppen, sondern ganz gezielt an Leute aus der Wissenschaftskommunikation, aus der Wissenschaft, aus Open Science, die sich dort Anregungen holen sollen, aus Projekten, aber auch aus Communities, die sie dann selber in ihre eigene Arbeit einfließen lassen können. Und ich denke, so ein bisschen würde ich das hier auch sehen. Ja, sehr schön. Eva, hast du noch eine Frage? Ich habe sogar noch eine Frage. Der Podcast, also ich bin noch ein bisschen Corona bewegt. Der Podcast von dem Christian Drosten, wäre das jetzt so ein Beispiel für eine gelungene Kommunikation, weil da ja wirklich auch viele spezifische Begriffe eingeführt werden und ich so das Gefühl habe, dass Leute, die ich kenne, die das hören, ich selber habe das am Anfang auch sehr viel gehört, wirklich dann mit Begriffen PCR-Test und so weiter plötzlich um sich schmeißen und da halt wirklich ein Lerneffekt entsteht. Würdest du das so auch so sehen? Meinst du mich? Ja. Also würde ich in dem Fall jetzt tatsächlich als ein sehr gelungenes Beispiel sehen, natürlich aus mehreren Gründen. Also zum einen, ich glaube, was wir von manchen auch kritisiert haben, man muss natürlich mal sagen, Christian Drosten, sehr fotogen, hat eine sehr gute Stimme. Das macht natürlich erstmal diesen Erfolg schon mal sehr gut. Aber er hat hervorragend erklärt. Er hat sich selber zurückgenommen, er hat sehr häufig auch immer sein eigenes Nichtwissen thematisiert, hat Sachen nicht kommentiert, wenn er sagt, naja, das ist jetzt irgendwie außerhalb meiner Expertise. Er hat auch immer klar abgegrenzt, was wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn ist und was dann auch politische Entscheidungen sind. Und hat sich da nicht irgendwie autoritativ hingestellt, so sie müssen das und das, sondern immer so, naja, sie können, wenn sie das machen, die Schulen schließen so oder so, was ihm ja manche dann auch vorgeworfen haben. Ich finde es insgesamt ein wirklich herausragendes Beispiel, dass wie gesagt, er als Person hat es sehr gut transportiert in einer ruhigen, angenehmen Art und wie schon gesagt, selber die Dinge gut erklärt, die Grenzen zwischen Entscheidungen und Erkenntnissen deutlich gemacht. Natürlich auch, ne, das ist dann wieder die Sache, was können wir jetzt darüber hinaus machen? Es gab ja dann Ansätze, sagen, wichtige Corona-Informationen dann eben nicht nur deutschsprachig anzubieten, sondern zum Beispiel auch übersetzt auf Arabisch oder Türkisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das auch als unterschiedliche Untertitel schon gab oder auch Übersetzungen von dem Podcast oder ob das andere Sachen waren, aber das wären natürlich dann Sachen, die man dann noch besser machen könnte darüber hinaus. Aber insgesamt fand ich es einfach ein tolles Beispiel. Ich finde übrigens noch mehr Lob als dem Christian Drosten als Person gebührt eigentlich dem NDR. Denn was die gemacht haben, ist ja bewusst eigentlich ein sehr medienuntypisches zeitliches Format an den Start zu bringen und einem Thema, was immens heikel politisch wie auch im Prinzip von einer gesellschaftlichen Situation gerade ist, mit sehr viel Ruhe, sehr viel Raum einzuräumen. Und das ist meiner Kenntnis nach bisher eigentlich so noch nicht passiert. Vor allen Dingen nicht mit dieser Stabilität. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt liegen. Die haben relativ früh losgelegt. Die haben jeden Tag auf Twitter gesehen. Genau, und die haben jetzt ja auch noch eine neue Person dann ab dem 1. dabei. Ich habe es vorhin über Twitter rauschen sehen. Sandra Ciesek, oder? Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber genau. Und das, was ich so... Ich finde es gut, dass sozusagen, wie soll ich das sagen, also Laien, das ist jetzt ein bisschen gemein, denn ich habe Biochemie studiert und für mich, wenn ich das gehört habe, dachte ich, oh, richtig cool, der geht da richtig auch in die Sachen rein. Also klar, er hat bei manchen Sachen gesagt, okay, jetzt nicht gänzlich, aber tatsächlich hat er schon doch sehr weit ausgeholt und hat das auch in Ruhe zum Besten gebracht. Und da hatte ich manchmal so die Bedenken, ist das für Leute, die sozusagen keinen molekularbiologischen Hintergrund haben, auch wirklich so interessant? Und das war es. Aber was noch viel interessanter war, und das ist, denke ich, wirklich die größte Message, die rüberkam, dass Wissenschaft ständig im Wandel ist. Ne? Da hat er gesagt, ja, letzte Woche haben wir das besprochen und heute haben wir schon diese Daten dazu, dass da würde ich das jetzt ein bisschen revidieren und auch diese Entscheidungsfindung, die dann stattfindet, auf solchen, sagen wir mal, noch vageren Sachen. Das fand ich wirklich das Stärkste an diesem ganzen Format. Mhm. Also ich freue mich, wenn das jetzt wieder weitergeht und bin dann sicher auch wieder immer mit dabei. Eva, hast du noch weitere Fragen? Du machst das hier so gut. Irgendwas war vorhin noch, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ja. Ansonsten, was könnt ihr sonst noch mitnehmen aus den Erfahrungen? Haben wir irgendwas nicht betrachtet, was euch bewegt hat in der Zeit, was ihr vielleicht jetzt auch als große Message mitnehmt? Ja, wie steht ihr zu der ganzen Sache im Rückblick? Ja, ich würde es immer wieder tun. Kann ich nur unterschreiben. Sehr schön. Die, wie schon gesagt, die Ausschreibung für die nächste Kohorte ist jetzt schon abgeschlossen. Von daher ist die Werbung diesmal nicht mehr nötig gewesen, aber das kann dann vielleicht beim nächsten Mal wieder rausgekramt werden. Und unsere Podcasts werden ja sicher auch noch in einigen Jahrhunderten bis Jahrtausenden noch gehört. Und dann ist das Programm auch schon in einer weiteren Runde sicher. Wir sind dann wahrscheinlich selbst Untersuchungsartefakt irgendeines Psychologen, der sich genau das als das anhört, als dass wir es immer fühlen, nämlich therapeutische Sitzungen zwischen uns beiden. Genau. Ich dachte allerdings, was war das, etwa 2053 haben wir die Singularität, dann sind wir entsprechend komplett durchdigitalisiert und leben im Rechner weiter. Open Singularity. Habe ich das? Genau. Genau. Vielleicht habe ich noch ein neues Memo noch nicht bekommen, aber das war jetzt so mein Plan. Also, okay. Nee, ansonsten, habt ihr noch letzte Worte? Habt ihr noch was zum Drauflegen? Noch letzte Anekdoten oder etwas in der Art? Ich habe tatsächlich noch einen Punkt. Ja, gerne. Den ich mir vorhin aufgeschrieben hatte. Philipp, du kommst ja nicht nur, sondern du bist ja auch in der Wissenschaftskommunikation, also auch handwerklich, professionell tätig. Wir hatten es ja schon gerade, dass das Fellowship-Programm so ein bisschen ja auch in dieser akademischen Blase feststeckt, in Anführungsstrichen, würde ich es jetzt mal nennen, also sich sehr bewusst in dieser akademischen Blase auch positioniert hat. Und die Fellows aus der Akademie kommen, die Mentoren aus der Akademie kommen. Wenn du auf diesen Outreach-Gedanken dieses Programms guckst, als Wissenschaftskommunikator, würdest du da Änderungspotenzial sehen? Ich bin mir nicht sicher. Es geht ein bisschen in die Richtung des Kommentars von vorhin, auch für den Podcast. Denn die Frage ist, muss das Programm als Programm Outreach betreiben oder sind es nicht eigentlich eher wieder die eigenen Projekte, die ja sehr erstmal ja dann auch die Wissenschaft eigentlich betreiben in der einen oder anderen Form, in der einen oder anderen Disziplin. Das Programm schwebt ja so ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Und dann ist ja eigentlich das Spannende, die eigentliche, wenn man es mal so nimmt, die eigentliche Forschung passiert ja in den, oder die eigentliche Wissenschaft oder die Kommunikationsaktivität passiert in den einzelnen Fellow-Projekten. Und dann ist es natürlich schon, es gibt diese Meta-Klammer, aber inhaltlich haben die vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun. Und dann ist es nicht viel interessanter, dass jemand bei sich vor Ort, der aus der Biologie forscht und irgendwie ein Open Biodiversity Network sonst was macht, dass der oder die in diesem Bereich aktiv ist und dass das vielleicht methodisch interessant sein kann, wenn man sich über, keine Ahnung, Datenbankstrukturen austauscht mit jemandem, der das mit Linguistikdaten macht. Aber dass irgendwie das gemeinsam auf dieser Metaebene vielleicht gar nicht so gut geeignet ist für eine Außenkommunikation, sondern wenn man da wieder konkreter an den einzelnen Projekten, die auch vielleicht eigene Interessen, Communities haben, eigene Sachen haben. Das würde ich zum einen sagen, natürlich kann man ein bisschen was machen und auch da machen wir auch schon. Zum Beispiel haben wir jetzt tatsächlich planen wir zur Berlin Science Week auch einen Open Science Slam, wo wir also einfach sagen, gut, das ist ein Format, da macht es nichts, wenn dann die einzelnen Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven kommen, wo wir Fellows und Alumnis einladen wollen, voraussichtlich, alles noch in der Planung gerade, deswegen soll ich es mit Vorbehalt sagen, dann auch über ihre Forschung in einem kurzen und unterhaltsamen Format mal zu präsentieren. Das wäre so eine Aktivität, um so ein bisschen nach außen zu tragen. Also Hintergrund meiner Frage ist so ein bisschen, wir haben ja gerade im Bereich der Legitimation von Wissenschaft im Sinne von, wir bezahlen die Wissenschaft dafür, Wissen zu schaffen und möchten dann natürlich auch an dem Wissen partizipieren und da ist Kommunikation immer einer der ganz großen Faktoren. Ne? Ich will im Prinzip auch wissen, so ein bisschen, was da erforscht wird, wenn ich es schon bezahle, jetzt ganz platt gesagt. Und im Prinzip hätte das Fellowship-Programm ja auch so ein bisschen Legitimationsdruck, weil natürlich das Programm nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern mit einem gewissen Anspruch an den Start gegangen ist und natürlich auch Kosten verursacht. Das heißt, die Fellows werden finanziell unterstützt, da braucht es Partner, die das mittragen. Und dementsprechend wäre es natürlich auch gut, wenn das Fellowship als Programm oder Wikimedia als Träger dieses Programms oder als einer Träger dieses Programms so ein bisschen mal den kommunikativen Druck erhöhen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, über den wir auch immer am Rande so nachdenken und das auch mit Wikimedia diskutieren, was man da noch machen kann. Und das kann man, glaube ich, schon auch im Rückgriff auf die Fellows machen, dass man stärker aus Programmsicht noch kommuniziert, was da eigentlich intern passiert und dann vielleicht tatsächlich den Effekt hat, dass man aufzeigen kann, dass auf breiter Ebene das Programm tatsächlich dann auch so eine Art Push-Effekt erzeugt für die Themen zum Beispiel. Auf wen meinst du den kommunikativen Druck? Auf wen meinst du den kommunikativen Druck erhöhen? Auf die Fellows, dass die mehr kommunizieren über ihre Nee, tatsächlich Projekte? Als Output meine ich das. Also, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Andere Kanäle mal ausprobiert werden. Ich weiß nicht genau. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Aber das ist immer mal wieder so ein Thema, was hier und da mal aufpoppt. Ich fand Philipps Kommentar aber auch sehr, sehr gut. Und ich muss mir da immer noch an die eigene Nase fassen. Denn ich glaube, ich sage das schon seit Jahren hier, dass ich eigentlich auch meine eigene Forschung auch mal vorstellen sollte hier im Open Science Radio. Und ich glaube, dass Eva, das müssen wir jetzt bald mal angehen, würde ich sagen, ne? Dass wir da nochmal dediziert was rausgreifen. Gerade Wikidata bietet sich hier hervorragend an, weil es halt auch so in alle Felder reinragt und eigentlich jeder damit was anfangen könnte, glaube ich zumindest. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein schöner Ansatz. Und da hast du natürlich recht, Philipp, dass da auch dann einfach die Tiefe und auch so ein Austausch dann vielleicht in kleineren Feldern nur stattfindet. Aber das kann schon sehr viel Mehrwert generieren innerhalb dieser Communities. Also, ja. Darf ich noch eine Sache sagen, weil ihr ja auch noch mal fragtet. Mehr als nur das. Nach so einem Gedanken. Also, was mich wirklich beeindruckt hat oder was mich war einerseits ein, zwei Leute, die, wo ich jetzt hier so über die Webseite scrolle, die tatsächlich nicht aus dem Wissen, aus der Wissenschaft kommen, sondern aus dem Bibliotheksbereich, aber auch nichts mit mir zu tun haben, obwohl ich ja auch in einem Informationszentrum arbeite, wie der Jens Bemme. Das fand ich irgendwie ganz toll, dass er da dabei war. Aber dann fand ich wirklich auch toll die Projekte, die so einen Brückenschlag auf dem afrikanischen Kontinent geschafft haben. Ich weiß nicht, vielleicht, Philipp, fällt dir ein, wie die Mentorin hieß, die sich da, die da sehr engagiert ist und da auch dieses Africa Archive zum Beispiel angeschoben hat. Ich komme gerade nicht drauf. Johanna Habermann. Fällt mir gleich ein. Genau, danke. Die Johanna. Weil für mich ist Open Science auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, dass es hat auch eine globale Perspektive. Das darf nicht sich nur hier in unserer doch sehr privilegierten Welt stattfinden, sondern eigentlich gehört dazu eben auch Leute in weniger privilegierten Regionen in die Lage zu versetzen, daran eben teilzuhaben. Und da fand ich eben gerade die Projekte, die, ich weiß nicht, ich glaube, der Stefan war es, der verschiedene Träger von offiziellen Positionen mit in offenes Repositorium Informationen über die mit hineinbringen wollte. Das war so ein Projekt, also da mehr wirklich die Leute dort vor Ort ermächtigen, Wissenschaft zu betreiben, daran teilzuhaben und da halt auf ein Level zu kommen. Hier auch der Link auf das Projekt von der Johanna von ArchiveX haben wir im Africa Archive haben wir auch Episode 163 gemacht, aber ich bin dir gerade, glaube ich, noch voll ins Wort gefallen, Eva, das tut mir sehr leid. Ja, wir haben hier, um das zu erklären, ich glaube, wir haben hier so ein bisschen eine Verzögerung, deswegen falle ich auch manchmal Leuten ins Wort. Genau, also sorry für die Zuhörer. Eigentlich war ich schon fast fertig. Ich hätte jetzt noch einmal den Rückschluss gezogen, eben zu dem, das Programm ist auf Englisch. Da waren jetzt auch einige Menschen, die nicht muttersprachlich Englisch sind, dabei, die aber alle dann auf Deutsch, nicht muttersprachlich Deutsch sind, dabei. Also das Programm ist auf Deutsch, ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Es wäre natürlich toll, wenn wenn das auch zum Teil eben auf Englisch laufen könnte. Schließt man auch wieder welche Menschen aus? Ja, das ist eben eine Schwierigkeit, aber wenn man das vielleicht nochmal mehr öffnen wollte für Menschen, die eben noch einen ganz anderen Hintergrund haben, dann müsste man das nochmal vielleicht auf einer anderen Sprache auch nochmal etablieren oder vielleicht noch ein zweites Projekt. Oder mal einen Durchgang auf Englisch laufen lassen zum Beispiel. Das wäre ja auch vielleicht eine Möglichkeit, das so anzugehen. Philipp, noch finale Worte von deiner Seite. Oder Matthias, hast du noch Ideen? Großer Druck. Ich glaube, mir fallen keine großen weißen Worte ein. Vielleicht tatsächlich noch so als Ausblick, vielleicht ganz kurz, ja. Dass wir schon sehen, dass sie im Open Science Feld insgesamt, wenn wir es jetzt mal so breit nehmen, ja sehr viel entwickelt. Und am Anfang war es ja noch vor etlichen Jahren war es sicherlich noch ein viel härterer Kampf. Und jetzt wird eben zunehmend Open Access, Open Data, die verschiedenen Praktiken auch sehr viel stärker etabliert sind in den einzelnen Communities und Disziplinen stärker etabliert sind, dass man natürlich da dranbleiben muss, aber dass es da noch große Unterschiede gibt, dass ich, ne, wenn jetzt ein Doktorandin, der sehr gerne was an diesem Thema machen möchte, aber halt leider an einem Institut sitzt, wo noch sehr viele ältere Herrschaften sitzen, die von diesem Thema überhaupt nichts halten und dagegen ankämpfen, dass man so dieses Vernetzen und gegenseitige Bestärken einfach noch als sehr zentralen Aspekt sieht, weil natürlich insgesamt auf der übergeordneten Ebene mag man da schon sehr viel weiter sein, aber es gibt eben ja doch noch lokal häufig und jetzt nicht geografisch lokal, aber ja doch Vorbehalte und Sachen da, das ist einfach so als Allyship zu sehen, sagen, man unterstützt sich gegenseitig, das kann geografisch sein, das kann aber auch disziplinspezifisch sein, um einfach da deine Start anzuknüpfen und einfach an den Erfolgen, die es schon gibt und dann diesen Openness-Gedanken da einfach generell weiter in die Breite zu bringen. Das war auf jeden Fall bei den früheren Kohorten auf jeden Fall ein sehr starker Punkt, der sich da sehr stark rauskristallisiert hat. Das hat sich heutzutage, glaube ich, ein bisschen gebessert, aber du hast recht. Ich habe es jetzt, glaube ich, so ein bisschen durch meine Filterbubble hier gesehen, wo schon alles open ist und eigentlich ja alle schon in open leben und das ist nicht der Fall. Da hast du total recht. Es gibt doch sehr viele Institute, wo das noch nicht ganz so gelebt wird und wo auch noch viel getan werden muss. Also ich denke, wir können hier die Open Science Aktivitäten doch nicht einfach beiseite legen und sagen, alles da, sondern wir müssen hier immer weiter pushen. Also von daher ist auch tatsächlich ein enormer Mehrwert hier, sich gegenseitig zu unterstützen und ja, manchmal das Händchen zu halten und sagen, wird schon, es gibt auch Leute draußen, die das genauso sehen wie du. Ja, dann würde ich sagen, das waren doch jetzt noch ein paar schöne Statements von euch beiden und wir danken herzlich für eure Zeit, für eure Aktivitäten, auch im Zuge des Fellows. Das ist ja auch anstrengend, das ist aber hoffentlich auch mit viel Freude verbunden und deshalb fand ich es auch schön, dass ihr jetzt nochmal eure Energie hier über den Äther mit uns hier verstrahlt habt. Matthias, hast du noch was Nettes zu sagen oder was nicht Nettes zu sagen? Sag doch nicht sowas jetzt. Wenn ich jetzt nichts sage, dann was bin ich denn dann für ein Gastgeber? Nein, du hast irgendwas von Druck aufbauen und sowas gesagt vorhin. Deshalb mache ich das jetzt. Nein, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme und dass ihr uns hier auch nochmal und insbesondere den Hörern nochmal einen Einblick gewährt habt. Ich glaube, das ist wirklich, man sollte nicht müde werden zu betonen, dass die Einstiegsschwelle der Bewerbung und das Mitmachen bei solchen Programmen und insbesondere beim Fellow-Programm nicht besonders hoch ist und sicherlich zumindest ein Versuch wert. Und wer da ein bisschen Unterstützung benötigt, um sich anzugucken, wie vielleicht solche Bewerbungs Abstracts oder Einreichungen vermittelt sind, hatten wir vorhin schon das Thema, die sind online verfügbar über alle Programmjahre hinweg und auch die derzeitig eingereichten und aktuell in der Bewertung oder in der Begutachtung befindlichen sind schon verfügbar und da kann man eine ganze Menge von lernen, wie Leute ihre eigenen Ideen zu in Anführungsstrichen Papier bringen und argumentieren und B kann man sich vor allen Dingen einfach sehr, sehr viele Ideen holen, was es noch für Themen gibt, in die man eigentlich mal reinschnüffeln könnte. Insofern hoffe ich, dass wir in Zukunft auch von euch noch weiter was hören. Na klar. Genau. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank auch an euch. Ja, danke an euch. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, macht es gut und viel Spaß da draußen. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Ade.